herzlich willkommen zum Uncast Episode 609 Faxen machen an der Smartwatch. Ha! Ja, wenn ihr euch schon dran gewöhnt habt, ja, dass Leute irgendwelche Gesten machen mit ihrem Smartphone, ja, oder eben aus heiterem Himmel mit ihrem Telefon anfangen zu reden, dann ist es nichts mehr Besonderes. Ist schon einigermaßen gang und gäbe, ja. Aber in Zukunft könntet ihr wohl auch Leute sehen, die wild gestikulierend mit ihrer Smartwatch kommunizieren. Ja, unglaublich. Und vielleicht sogar mit den Ohrhörern, ja, mit den Earbuds. Ja. Also, weiß nicht, ich hoffe, die Entwickler denken dran, dass das auch schief gehen kann, ja. Nicht auszudenken, wenn jemand hier mit dem Zeigefinger an sein Ohr zeigt oder so, ja, und verrutscht da mal vielleicht ein bisschen und zeigt da, ne, an den Kopf, ne, gibt's eine Anzeige, ne. Ja, also es ist schon etwas seltsam, aber Google will offenbar jeden möglichen neuen Weg gehen, um mit den Geräten zu kommunizieren. Und so ist es im Gespräch wohl oder schon beschlossene Sache, das weiß ja niemand so genau bei Google, ja, dass man auch mit der Smartwatch und mit den Earbuds eben mit Gesten kommunizieren kann. Ja. Wie das jetzt insgesamt aussieht, das Patent ist beschrieben, das heißt, man hält quasi den Finger in die Luft und tippt tatsächlich, ja, so an die Schläfe, also deutet so an, und da haben wir schon das Problem, ne, so. Also im Auto, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, sowieso nicht legal, Earbuds im Auto zu tragen, aber also vielleicht nicht dann da wild rumtippen, sonst wird es als Vogel zeigen. Ne? Kann ziemlich teuer werden. oder auch mit dem Finger in der Luft hoch und runter, um zum Beispiel lauter oder leiser zu machen. Ja? Mit den Earbuds, ja. Und gut, bei der Uhr, ehrlich gesagt, da weiß ich noch am wenigsten, was man da, ja gut, doch vielleicht eben so das Drüberwischen mit der Hand beispielsweise, um den Screen zu wechseln, ja. Das wäre vielleicht manchmal ganz gut. Manchmal hat man dreckige Hände und will da nicht auf dem Display von der Smartwatch rumtippen. Und dann kann man das eben mit Gesten in der Luft machen, sozusagen. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, bei genauerer Überlegung ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, wie gesagt, man wird sich dran gewöhnen. Ob das als richtiger Mehrwert dann durchgeht, das will ich nochmal dahingestellt sein lassen. Ich bin sicher, es wird einige Leute sicherlich freuen, die dann eben damit ja, vielleicht ihr Gerät besser bedienen können, aber naja, das ist wieder so etwas. Außerdem, ich bin da immer noch skeptisch, ob das tatsächlich so kommt, wie es geplant ist, denn das wäre nicht das erste Mal, dass Google große Versprechungen macht, aber dann eben das Ergebnis eher mau aussieht. Ich erinnere nur an Google Stadia. Das Spielen überall, an jedem Gerät, zu jeder Zeit, ja, bis heute nur ein Traum. Aber so überraschend kommt das nicht, denn Google hat tatsächlich schon einige Erfahrungen gesammelt mit Motion-Tracking-Sensoren, zum Beispiel in den Pixel-Geräten, da nicht nur in den aktuellen, sondern auch in den vorherigen Modellen waren schon solche Sensoring-Module drin, die eben auf Bewegungen reagieren können. Und ich denke, anhand von den gesammelten Daten, die es da gegeben hat, ist es durchaus möglich, dass da vielleicht Google schon etwas weitere Erfahrungen gesammelt hat. Das wäre ja durchaus denkbar und somit könnte das dann auch was werden in diesen Geräten. Ja. Das wird natürlich eine Fülle von Problemen geben, die Google da lösen muss, dass keine Falschbewegung, zum Beispiel mit dem Ärmel über der Smartwatch hier entstehen können, aber naja, Ist mir übrigens passiert mir hier schon mal bei der Huawei, nein, bei der Honor Pro 2 ist das oder so, keine Ahnung, egal, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, da passiert es hin und wieder, dass ich mit dem Ärmel das Display aktiviere, also quasi umschalte. Ja? Also wenn man längere Zeit auf das Display drückt, dann kommt man in den Modus, wo man dann durch die verfügbaren Ziffernblätter scrollen kann. Und in diesen Modus komme ich auf einmal rein. Ja? Jetzt merke ich, dass es vibriert am Armband. Ich gucke, habe ich eine Nachricht bekommen? Nein. Ah, es ist in diesem Auswahlmodus drin. Also so ganz so perfekt ist dann eben schon die normale Erkennung nicht, die kapazitive Touchscreen-Erkennung nicht. Mal sehen, wie das dann ist mit diesen Bewegungssensoren, die das dann richtig erkennen. Oder wie auch immer. Ja. So, ich hoffe, ihr habt's gemerkt. Es gab jetzt eben so eine kleine Lautstärke-Anpassung hier am Mikrofon. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu störend. Ich habe nämlich festgestellt, irgendwie war das Mikro ein bisschen leise eingestellt und habe das doch jetzt nochmal nachreguliert. Tch. So. Gut, als nächstes auf der Liste habe ich etwas, das ist auch sehr interessant. Nokia, also ich meine HMD Global, die haben ja diese Nokia-Marke für Telefone. Die ziehen sich aus dem Rennen um Flaggschiff-Geräte, also um besonders gute, hochwertige Top-Geräte, ziehen die sich zurück. Ja, die sagen, ein 800-Euro Telefon herzustellen macht momentan wenig Sinn für Nokia, also HMD Global. Und da muss ich recht geben. Ja, da muss ich denen recht geben, weil die High-End-Liga ist momentan besetzt mit eben Namen wie Xiaomi, Samsung. Ja, weiß nicht, vielleicht kann man Google jetzt wieder dazu zählen nach dem Pixel 6 Pro. Ja, vielleicht, weiß nicht genau. Aber es drängen dann auch noch jede Menge andere chinesische Anbieter auf dem Markt. Also ich meine, auch wenn wir viele davon nicht kennen, aber IQ, da muss erstmal ein Gerät kommen, das schneller ist, ja. Und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich die obere Schiene, die da besetzt ist. Und für Nokia wäre es da kaum möglich, irgendwie da was zu reißen in dieser. In diesem Bereich Flaggschiffgeräte. Deswegen ist die Aussage eigentlich ganz richtig, meiner Meinung nach. Und die Idee, jetzt hinzugehen und zu sagen, wir ziehen uns da zurück und sich zu konzentrieren auf Mid-Range- und Entry-Level-Geräte, das wäre doch dann wirklich eine interessante Sache. Und genauso will das offenbar auch HMD so machen. Bis jetzt, also auf ihren Hauptgeschäftsbereiche, Entry-Level und Mid-Range-Smartphones und auch sogenannte Feature-Phones, also spezielle Geräte mit besonderen Funktionen, die herausstechen, aber sonst eher, ja, nicht so top sind. Ja, also, wisst ihr, was ich meine? Ja, gut, und somit werden wir dann sehen, wie sich das Geschäft entwickelt. Man sieht auf Statistiken halt, wie die Entwicklung dort momentan vonstatten geht. Und da sieht es eben, ja, ich will nicht sagen schlecht aus, aber es sieht auch nicht besonders rosig aus. Besser als im Quartal 1 20 und Quartal 2 20. Das Quartal 2 20 war wohl der niedrigste oder das schlechteste Ergebnis von HMD Global Nokia Smartphones oder Handsets allgemein. Ja. Und die Smartphones, die sind halt sehr, sehr niedrig angesetzt. Man muss sich mal vorstellen, ja. Das ist schon sehr bedenklich, dass Nokia immer noch mehr Feature-Phones verkauft als Standard-Smartphones, aber das ist nun mal eben eine Realität für Nokia. Warum? Ich weiß es nicht, aber es hat halt eben auch mit der Skepsis zu tun. Auch ich bin immer bisher zurückgeschreckt davor, überhaupt daran zu denken, mir Nokia-Smartphone zu holen, weil es eben bei diesen Geräten nichts gab, was wirklich herausragend war. Die hatten ja mal so einen Versuch gemacht mit so einer, ich weiß nicht, 6, 7, 8-Fach Kamera. Aber da hat man schnell gemerkt, durch die Software wurde das Ganze eigentlich ziemlich unnütz. Ja. Und deswegen war das dann auch wieder schnell verpufft. Und ansonsten preis-leistungsmäßig war da eigentlich nie groß was zu spüren. Ja. Was begeistert. Naja. So, Google, die machen sich bereit für den Android 12L Gang. Ja, und ja, die haben es wieder vorgestellt und werden es jetzt, so ist es angekündigt, dieses Jahr noch an Tablets und Foldables ausliefern. Mal warten, was da passiert. Ja, mal gucken, weil letztendlich, welche Geräte hat denn momentan Google schon veröffentlicht, bei dem Android 12L eine Rolle spielen kann? Keine. So. Es soll ja ein Google, also ein Pixel Foldable wohl kommen, also dieses Pixel Notebook oder so heißt es, glaube ich, ne? Aber das ist noch nicht draußen. Noch lange nicht. Und das heißt, da sind die Dritthersteller natürlich vorwiegend bei den Tablets aktiv. Oder nur aktiv. Zum Beispiel so Geräte wie das Xiaomi Pad 5. Ja, das ist eins von denen, die am meisten verkauft werden momentan. Und ja, also im Android-Bereich. Und da war natürlich dann die Überlegung, also Android 12L auf dem Xiaomi Pad 5 wäre natürlich eine super Geschichte, das wäre schön, das wäre klasse, aber kommt es denn überhaupt? Es ist schon ein gewisser Sprung weg von dem jetzigen OS, was da drauf ist, von der Bedienart her, wenn man dann auf Android 12 geht, das ist schon schlimm genug für viele, aber Android 12L, das wäre dann wirklich ein Umbruch in der Bedienung, zumindest wenn das auch so nach diesen Gedanken von Google gemacht würde und auch die Funktion dann eben ausgenutzt würde. Vielleicht gibt es auch sowas wie ein Switch, ja, dass man diese Android 12L Funktionalität vielleicht aktiviert und ansonsten eher so das normale Android 12 hat. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt eine reine Spekulation, aber die Überlegung ist natürlich, wie kann man die Benutzerbasis, die sich jetzt zum Beispiel daran gewöhnt hat, auf Android 12L bringen, ohne dass dann Gejammer wieder losgeht. Ja, ansonsten, ich begrüße natürlich Android 12L. Für mich wären da sehr viele Funktionen drin, die sich lohnen würden, weil es mehr auf so eine Art abgespeckter Desktop-Modus abzielt. Ja. Und meiner Meinung nach ist das der richtige Ansatz für ein Tablet. Dadurch kann man effektiv arbeiten und mehrere Apps gleichzeitig nutzen. Und zwar einfacher als bisher. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn man so ein großes Tablet hat. Das Xiaomi Pad 5 ist ja knapp 11 Zoll und das heißt, da hat man schon ein bisschen Raum, auf dem man auch damit tatsächlich was machen kann. Ne? wird überfällig oder ist überfällig natürlich, dieses Android 12L. Aber ehrlich gesagt, ich bin noch sehr, sehr skeptisch, wie viele Geräte das bekommen können. Also, ob das Xiaomi macht, das ist wirklich die Frage. Vielleicht warten sie auch deswegen so lang, weil das Android 12 ist noch nicht eingetroffen auf dem Pad 5. Und momentan habe ich sowieso das Gefühl, dass alles im Moment in Wartestellung ist, was dieses Android 12 angeht. Ich befürchte, dass Android 12 einer der miesesten Android-Releases, also nicht von der Funktion her, sondern von der Akzeptanz her, der schlechtest akzeptierten OS-Version von Android ist. Weil das ist jetzt schon so lange auf dem Markt und es kommen immer noch neue Geräte raus mit Android 11. Und bei OnePlus beispielsweise wird jetzt schon von OS 13 geredet, also ColorOS 13, beziehungsweise heißt ja jetzt immer noch, es heißt jetzt wieder Oxygen OS 13. Dabei haben fast alle Geräte noch nicht mal Oxygen OS 12 drauf. Und da kann man schon wieder sehen, wo die Problematik liegt. Ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen entsetzt. Ich habe ja das OnePlus Nord 2 5G und dass da immer noch kein Android 12 verfügbar ist, sondern immer noch die Android-Version 11. Zwar mit aktuellem Sicherheitsupdate, aber trotzdem, das ist für mich also schon eine traurige Sache. Und es lässt mich auch zweifeln daran, wie das in Zukunft eben mit den Updates noch weitergehen wird. Das ist schon ein hartes Ding. Und deswegen, Android 12L ist dann nochmal eine ganze Ecke mehr an Umwälzungen, die da auf die Firmen zukommen. Und ob das dann wirklich gemacht wird. Also ich weiß es nicht. Das ist sehr frustrierend. Das Thema ist immer wieder frustrierend. Thema Updates, ja. Sehr frustrierend. Und also irgendwann muss es Google mal in den Griff bekommen. Finde ich. Aber auf der anderen Seite, den Verkaufszahlen scheint es ja keinen Abbruch zu tun. Ne? Was natürlich äußerst unverständlich ist. Ja. Also ich hätte da mehr Druck erwartet vom Markt, dass es da vielleicht mehr Updates gibt. Aber der Aufschrei wegen Updates und Langlebigkeit von Smartphones kommt eigentlich nur von Technikfreaks. Komischerweise, das sind die Leute, die sowieso immer die neueste Hightech haben wollen. Ja. Und naja, wenn von denen dann halt so ein Aufschrei kommt, dann ja, fühlt sich das eher seltsam an, ja. Als glaubwürdig. Ja. Naja. Ein Spy-Foto ist aufgetaucht. Oh, nein, doch. Oh. Und zwar von Carl Pei, als er den CEO von Qualcomm, Cristiano Amon, ein Nothing Phone Prototyp vorstellt. Ja, er hat ihm das offenbar gezeigt. Ja, und ich meine, gut, es ist ein Prototyp. Ja, also darf man jetzt auch das Aussehen jetzt nicht überbewerten oder so. Aber dennoch muss ich sagen, hat das natürlich hier große Wellen geschlagen. Ja, und wenn ich da weiter reinzoome, dann kann man das im Bild eigentlich ganz gut erkennen. Und naja, wie gesagt, das ist bestimmt noch nicht das finale Design. Hoffe ich jedenfalls, weil das Ding sieht also furchtbar billig aus. Also ich meine, da ist überhaupt nichts Aufregendes dran. Aber wie gesagt, das ist nur ein kleines Bild. Es ist wahrscheinlich eine Pre-Release-Version. Das ist vielleicht noch nicht mal das endgültige Design. Davon gehe ich eigentlich sogar aus, dass es nicht das endgültige Design ist. Aber wie gesagt, interessant wird es auf jeden Fall. Warum er das dem CEO von Qualcomm gezeigt hat, ja, das lässt natürlich Schlimmes vermuten, nämlich dass da ein Qualcomm-Prozessor drin ist. Bitte keine Bratpfanne in diesem Gerät, weil die Nothing-Bratpfanne brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ne? Google Pixel 6a und die Pixel Watch, ja, ist offenbar wieder mal verschoben worden auf Juli. Ah, meine Herren, ist das dann zu fassen? Irgendwie ist das richtig verflucht mit dieser Pixel Watch, ja. Ich meine, wie lange wurde die jetzt schon erst gerüchtemäßig dann komplett verschoben? Eigentlich ging man davon aus, dass das nie was wird. Dann haben sich wieder die Gedichte, oh nein, die Gerüchte verdichtet. Letztes Jahr schon, dass eben jetzt doch eine Pixel Watch kommt. Okay. Jetzt sollte sie eigentlich relativ früh im Jahr kommen. Jetzt soll es Juli werden. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube erst an die Pixel Watch, wenn die da ist. Ja, wenn die irgendwo zu kaufen gibt. Ja. Weil Ankündigungen von Google und so, ja, ist eine Sache. Nein, es muss richtig zu kaufen geben. Ja, dann ist die Google Watch da. Und gut, das Google Pixel 6a, das ist schon wieder eine ganz andere Sache. Da hat man eigentlich fest damit gerechnet, dass das ziemlich schnell herauskommt. Das sollte spätestens im Mai erscheinen bei der I.O. Aber jetzt wird es wohl auch verschoben, Juli, wobei das wäre ja noch einigermaßen. Also wenn es bei der I.O. angekündigt wird offiziell und es kommt eben im Juli raus, es ist nicht schön, aber es wäre dann zumindest mal angekündigt. Hoffentlich warten die nicht bis Juli mit der Ankündigung. Auf der anderen Seite, ich habe es heute in der RIOS Wochensicht schon gesagt, mit der Verfügbarkeit von Hardware wird es nicht besser momentan. Ja, es ist ein riesiges Chaos momentan, wie ihr ja sicherlich wisst. Ja. Und die naja, sagen wir mal, der Welthandel ist momentan quasi ohne Regeln. Es geht alles drunter und drüber. Sachen, was vor ein paar Monaten noch unvorstellbar gewesen wäre. Ja, obwohl, naja, okay. Bei diesem Handelskrieg gegen China hätte man sich eigentlich schon denken können, dass sowas passieren kann. Mit Sanktionen beispielsweise, die es in der Form vorher noch nie gab. Ja. Also, ich meine, wirklich noch nie gab. Und jetzt haben wir die Situation, das wird die Verfügbarkeit von Elektronikprodukten nicht besser machen. Ganz im Gegenteil. Und jetzt habe ich ja auch in der RIOS-Wochensicht schon heute gesagt, der neue Lockdown in Shenzhen, ja, also quasi das Mekka der Elektronikproduktion in China, wo auch Foxconn ist, führt dazu, dass Foxconn und viele andere Firmen momentan komplett stillgelegt sind. Das heißt also, die setzen ihre Produktion aus. Da wird momentan nichts gemacht, weil ganz klar, das Lockdown heißt nicht so wie bei uns, ne? Ja, dann kann man nimmer in sein, was weiß ich, keine Ahnung, in sein Lieblingsgeschäft gehen oder sowas, ja, um sich irgendwelche Sachen zu holen. Ich meine, die Lebensmittelgeschäfte sind ja immer aufgeblieben, im ganzen Lockdown durch, ne? Aber ne, das heißt eben, man kann sich keinen Füller mehr kaufen, sondern das heißt, man darf die Wohnung teilweise nicht mehr verlassen in einigen Gebieten. Also wirklich, ihr dürft nicht mehr raus. Also das heißt, da kommt auch keiner hin und dann kommt auch keiner Arbeiter und dann können die Firmen so nicht arbeiten und dann werden die Firmen dicht gemacht. Ganz einfach. Ja. Und ja, das führt eben jetzt dazu, dass es wieder geringere Produktionen gibt. sehr viel geringere Produktionsausschüttung. Und das letzte Mal hat es dazu geführt, dass wir Chip-Engpässe hatten, die bis heute nachwirken. Jetzt kommt es wieder und das könnte bedeuten, dass wir noch auf Jahre hinaus einen Chipmangel haben werden. Und die Verfügbarkeit von Elektronik, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird in Zukunft immer heftiger werden in den nächsten ein, zwei Jahren. Und von daher finde ich es ehrlich gesagt schon bemerkenswert, dass das Pixel 6a überhaupt noch dieses Jahr rauskommen soll. Vielleicht wird es auch nochmal verschoben, weil ohne die entsprechenden Materialien kann nichts passieren. Und wie verrückt das Ganze ja ist, zeigt ja schon daran, dass es jetzt sogar Probleme bei der Displayproduktion gibt, weil einige Rohstoffe jetzt nicht mehr angeliefert werden können nach China, die dann diese Displays herstellen, dann die Displays wieder liefern. Also, das ist der absolute Wahnsinn momentan. Ja. Und bis wir die Folgen jetzt von diesen Wochen spüren, das wird noch etwa ein halbes Jahr dauern, bis die richtig einschlagen. Ja. Und im Jahr werden wir dann froh sein, wahrscheinlich, wenn wir überhaupt noch ein vernünftiges Smartphone kaufen können, zu einem Preis, dass man sich leisten kann. Also, wow, das ist wirklich heftig. Ja. Das wird die technologische Entwicklung auch massiv behindern, einschränken, und das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. So, also Pixel 6a verschoben, die Smartwatch, weiß nicht, ob ich das überhaupt als verschoben sagen soll, eher mal wieder nicht existent. Ja, und dann die schöne gerenderten Bildchen von dieser Smartwatch, sehen wirklich toll aus. Ja, wenn das wirklich so aussehen würde, wäre es toll. Aber auch da habe ich noch meine Bedenken. Also so wirklich anziehen, Alltagsuhr sehe ich da nicht, weil die rundrum Glas hat. Und bei meinem Benutzungsprofil werde ich innerhalb von kürzester Zeit kaputt oder zerkratzt oder ähnliches. Ja, ich brauch eine Outdoor-Watch, sowas wie eine G-Shock oder sowas. Ja. Die hält aus. Übrigens die Honor Pro, die hat ja auch so einen Rahmen, zwar nicht ganz so hoch wie bei der G-Shock, aber immerhin einen schönen Rahmen, ein gutes Plastikgehäuse, ein festes. Und da habe ich bis jetzt noch keine Kratzer drin. Ne? Ja, schon wieder auf Holz klopfen. Ne? Man sollte ja keinen kriegen. Ne? Allerdings auch meine Geocaching-Aktivitäten sind ja momentan auch ein bisschen zurückgeschraubt. Weil, ne, wenn man in eine Feldspalte greift, um eine Cashbox rauszuholen, dann passiert es immer ganz schnell, dass man auch mal einen Stein entlang schrammt mit der Smartwatch und dann gibt es nur noch den Rahmen, der verhindert, dass man direkt auf dem Display rumschleift. Ja. Und bei diesem gerenderten Bild von der angeblichen Pixelwatch, da wäre kein Schutzrahmen außenrum, würde direkt auf dem Glas eben rumkratzen. Tja. Habt ihr schon mal eine Uhr kaputt gemacht? Also kaputt bekommen? Das Display, das Glas? Ja, also ich habe es schon geschafft. Ja. Kein Problem. Ja, bei mir werden die Dinge halt benutzt. Ne? Ja, ich ziehe die nicht an, wenn ich ausgehe oder so, ja, und dann gediegenen Anzug oder so, ja, zum Show-Off. Nee, das sind Nutzgeräte und die sind auch im Einsatz, auch wenn ich ja durchs Wasser warte und hier, weil ich ja sonst nichts Besseres zu tun habe, ne, durch die Abwasserkanäle wandere, um Caches zu suchen, ne? Das sind die Dinger auch an, ne? Ganz klar. Ja. So, gut. Dann gehe ich mal auch wieder zum nächsten Thema. Android oder Google möchte in Android eine neue Funktion einführen, um Apps zu archivieren. um Platz zu sparen. Das heißt, man ist sich offenbar bei Apple bewusst, dass, Entschuldigung, bei Google bewusst, dass eben oftmals zu wenig Platz auf den Smartphones zur Verfügung steht und deswegen, statt die ständig zu deinstallieren und bei Bedarf zu wieder installieren, wird Google jetzt wohl eine Funktion einführen, die das Archivieren erlaubt. Dadurch kann man 60% Speicherplatz, also Storage, sparen, muss aber nicht die komplette App deinstallieren. Das heißt, nach der Reaktivierung aus dem Archiv sind also zum Beispiel alle Einstellungen und sonstige Sachen noch vorhanden. Ja, man muss nur quasi den Hauptteil nachladen sozusagen aus dem Netz und dann ist es wieder vorhanden. Ja. Das ist dann natürlich gut. Also das wird wirklich durch Entfernen von Teilen der App gemacht, die dann eben nachinstalliert werden können. Aber so merkt man dann eigentlich nichts davon. Ja, außer, dass es vielleicht etwas länger dauert, bis die App mal startet, wenn man die eben archiviert hat. Aber ich habe dann eine viel bessere Lösung. Ein vernünftiges Smartphone mit ordentlich Speicher und damit hat sich die Sache erledigt. Also Storage. Ja. Ich meine, das ist schon ziemlich seltsam, meiner Meinung nach. Und da tauchen auch wieder Probleme auf. Diese Art von Lösungsansätzen, die können auch nur Leute in solchen Technologiezentren wie eben Palo Alto oder sowas geben, ja, im Silicon Valley, aus einem ganz einfachen Grund, weil die Leute machen sich offenbar keine Gedanken, was das bedeutet, wenn man zum Beispiel jetzt ein Spiel, bei kleineren Apps macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, also 60% von 1 Megabyte, ja, was, das braucht man nicht zu machen, ja, aber wenn man zum Beispiel jetzt ein Spiel hat, und sagt, okay, das tue ich jetzt nicht jeden Tag spielen, ne? Jetzt mal unterwegs, man will es jetzt dann spielen, weil man gerade mal Zeit hat, ja, kennt es ja, ne, langweilig gerade und ja, jetzt könnte ich schon mal zocken, so, dann müssen 60% von vielleicht 1 Gigabyte, ja, oder mehr, die werden immer größer, die Apps, ja, heruntergeladen werden, tja, Traffic weg, ja, dauert Ewigkeiten, je nachdem, wo ihr seid. Seht ihr, das sind solche Ansätze, die sind eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man wirklich in einem Bereich lebt, wo das keine Rolle mehr spielt, dass man eben riesige Datenmengen über das Telefonnetz zieht. Ja, das mag dort so sein, ja, klar, die Google-Mitarbeiter werden sowieso alle ja Spezialtarife haben, und ja, in den USA gibt es viele Tarife, die zahlt ihr dann und da habt ihr unbegrenzt Speicher oder unbegrenzt Traffic oder zumindest so hohe Traffic-Zahlen, dass man das ruhig auch ein paar Mal machen kann im Monat, ohne dass man dann gleich kein Traffic mehr zur Verfügung hat. Und die Netze sind wohl auch einigermaßen schnell im Silicon Valley, ja, ganz klar. Also 5G dürfte dazu kein Problem sein, ja. Aber wenn das dann außerhalb, ja, wenn ich da an manche Gebiete bei uns denke, also ich weiß nicht, ob das den Leuten dort bewusst ist, dass es immer noch viele Gebiete gibt, die nur Edge-Empfang haben, ja. Also das heißt, da kann man das dann maximal daheim per Wi-Fi herunterladen, selbst da, ne? Nicht jeder hat eine 16 Megabit-Anbindung, ihr habt richtig gehört. Ja, nicht Gigabit, Megabit. Ja. Tja, und damit wird selbst im Wi-Fi das Herunterladen von solchen riesigen Datenblöcken zu einem absoluten Wahnsinn führen. Ja. Aber wie gesagt, holt euch einfach ein Gerät mit genug Speicher. Und 256 Gigabyte sind heute keine Hexerei mehr. Und dann habt ihr normalerweise, auch bei 256 Gigabyte RAM, habt ihr normalerweise im Moment jedenfalls noch Ruhe. Das mag für 2-3 Jahre bestimmt halten. Danach müssen wir nochmal neu verhandeln. Ja, also die halbes Terabyte Geräte werden immer vernünftiger. Jetzt im Moment reicht es noch, wenn man 256 Gigabyte hat. Ja, aber so ist es. Nun gut, also Android bzw. Google denkt an Probleme bei Android, die man mit vernünftigen Geräten erst gar nicht hätte. Smartphones sind ja geradezu ein Beispiel dafür, wie man kundenunfreundlich handeln kann. Kundenunfreundlich. Also ich gehe mal ein bisschen in der Zeit zurück. Stell euch mal vor 30 Jahren. Boah, Wahnsinn, 30 Jahren. Ihr geht in ein Geschäft, holt euch ein Tastentelefon. Hoppla, geht ja gar nicht. Ihr geht also zur Post und holt euch ein Tastentelefon und schließt es daheim an. Damals gab es, glaube ich, schon TAE-Stecker, genau. Das war damals eine wirklich große Entwicklung. Man konnte selbst ein Telefon anstöpseln. Vorher musste jemand von der Post kommen, musste zwei Drähte einklemmen, wenn ihr das selbst gemacht habt. Das war richtig strafbar. Ja. Aber nee, so mit TAE ging es dann. Ja. So, TAE-Stecker rein. Es hat funktioniert. Der Wahnsinn. Es war was mit dem Telefon. Zur Post. Ihr habt ein neues bekommen. Fertig. Ja, einfach so. Also, ne? Einfach so, noch ein Jahr, noch zwei Jahre, noch drei Jahre, noch vier Jahren. Und natürlich eine Garantie, dass das Gerät, ne, noch zumindest dasselbe Gerät vorhanden ist, ja, noch 20 Jahren, oh, kein Problem. Ja. Irgendwo muss ich noch hier so ein altes Tastentelefon haben. Das ist schon über 20 Jahre alt. Ja. Und das ist noch da, da habe ich schon mitgespielt. Ja. Das ist noch da. Das funktioniert auch noch wunderbar. TAE-Stecker einstecken und bumm, es funktioniert. So, wie absurd muss einem das dann vorkommen, ja, dass man heutzutage ein Smartphone kauft und in 2 bis 3 Jahren keine Unterstützung mehr bekommt. Das ist so absurd. Früher gab es sogar eine gesetzlich vorgeschriebene Sache, wenn man hier was verkaufte, da mussten mindestens 10 Jahre Ersatzteile geliefert werden. Das war Pflicht. Könnt ihr euch informieren? Das war tatsächlich so. Man kann es heute kaum noch glauben. Aber wenn ihr etwas verkauft hattet, musstet ihr 10 Jahre Ersatzteile liefern. Ja, und fertig. Das war Pflicht. Und heutzutage kann man froh sein, wenn man überhaupt ein Ersatzteil kriegt, sofort nach dem Kauf des Gerätes. Ja, so ist das. Unfassbar. Deswegen wird in letzter Zeit auch der Ruf lauter nach Geräten, bei denen es zumindest mal, zwar für frühere Maßstäbe geradezu lächerliches, aber für heutige Maßstäbe ein gutes Servicepaket gibt, bei dem ihr nämlich viel länger die Geräte nutzen könnt. Ja, sicher nutzen können. Also das heißt zum Beispiel Updates bekommt. Ja, das ist ja auch ein Problem. Es steht und fällt natürlich mit den Updates. Die kommen keine Updates mehr. Seid ihr innerhalb von kurzer Zeit quasi ein wandelndes Sicherheitsrisiko mit eurem Smartphone? Ja, ist nun mal so, weil täglich, wöchentlich kommen Schwachstellen zutage und die können ausgenutzt werden. Je länger dann die Geräte ohne Updates sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr an eine Seite oder an eine App kommt, die eben solche Schwachstellen ausnutzt und dann habt ihr wirklich gelitten. Ja. Fairphone hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, 5 Jahre Updates, 5 Jahre garantiert Teile dafür und auch die Geräte natürlich so gemacht, dass man sie auch tatsächlich selbst reparieren kann, zum Beispiel Akku austauschen kann und so weiter und so weiter. Der Preis dafür ist, dass man eben nicht das neueste und schnellste Gerät hat, das auf dem Markt ist. Ja, und das versalzt einem dann natürlich die Suppen ein bisschen. Aber dennoch gibt es etwas sehr Beachtliches zu vermelden. Und zwar, da sollten sich viele Hersteller mal ein Beispiel daran nehmen. Für das Fairphone 2, gibt es jetzt ein Android 10 Update. Ja, ich weiß, es ist nicht das aktuelle Android 12 und auch nicht die Vorgängerversion Android 11, sondern tatsächlich Android 10. Aber immerhin, ihr bekommt jetzt Android 10 Update, natürlich mit entsprechenden neueren Sicherheitspatches, also das ist natürlich klar, aber also S-Version 10, ja, nach 7 Jahren. Nach 7 Jahren, damit ist es natürlich übererfüllt, das Versprechen von Fairphone. Und das Gute ist, es ist möglich, dass ihr die Geräte sogar noch so lange benutzen könnt. Weil nach 7 Jahren ist natürlich der Akku, der ist runtergenudelt. Also selbst meine guten Akkus sind in 7 Jahren doch schon relativ schwach. Ja. Wobei ich ja mit meinem Tablet immer noch gut zurechtkomme, mit meinem Sony Xperia Tablet Z3 Kompakt. Ja. Nicht schlecht. Aber dennoch, 7 Jahre ist eine ganze Zeit lang, wenn man da das Gerät wirklich täglich nutzt, ganz normal als Smartphone, dann ist der Akku dann doch schon runtergenudelt. Ja, und bei Geräten wie zum Beispiel einem Google Pixel, dann, das war's dann für das Gerät. Also ich habe überall geguckt, wo ich günstig vielleicht einen Akku herbekomme, das selbst zu machen. Naja, ich habe immer geguckt, was ich da machen muss. Das ist der Wahnsinn. Deswegen könnte ich das selbst, also das traue ich mir jetzt nicht zu, dass es danach noch richtig dicht ist und so weiter. Ja, obwohl ich Bastler bin und auch alte Retro-Computer restauriere und so weiter. Ja, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Das heißt, das muss dann in eine Werkstatt und es ist einfach eine Katastrophe. Sagen wir es mal so, es geht einfach nicht. Ende. Und außerdem, diesen Akku zu bekommen jetzt, ist der absolute Wahnsinn. Ich habe nur einen Akku gesehen für das Google Pixel Original, aber da steht nicht drin, ob das auch fürs Pixel XL der Akku ist, ja. Keine Ahnung. Von daher weiß ich noch nicht mal, ob es überhaupt noch möglich ist, so einen Akku zu bekommen, und wenn, dann wird es eben teuer sein und die Werkstätten möchten da auch noch was verdienen. Das heißt, das wird einfach zu arg. Schon würde ich dieses Google Pixel tatsächlich noch weiter benutzen, aber da ist der Akku jetzt wirklich kaputt. Ich war es nicht, muss das gleich sagen. Mit meiner Art von Akkuladen hätte es noch länger gehalten, ja. Aber ich habe es natürlich verliehen, ja, und da sieht es dann natürlich anders aus. Ja, ja. Okay, also auf jeden Fall, ne, kann man dann sagen, ohne Akkuwechsel wäre das Fairphone 7 nach, wäre das Fairphone 2 nach 7 Jahren ebenfalls uninteressant. Also auch wenn es ein Update gibt, wäre vollkommen interessant, aber ja, so ist es nicht. Man kann den Akku einfach austauschen, gegen neuen ersetzen, man kann sich auch mehrere Akkus mitnehmen, wenn man mal irgendwie längere Zeit fortgeht, ja, wunderbar, alles möglich, super. Ja, so ist es. Heftig gut, 7 Jahre und Update auf Android 10 vor kurzem ausgeliefert worden. Das lobe ich mir, das sollten sich die anderen Firmen mal eine Scheibe davon abschneiden. Es geht doch, Leute, es geht doch. Erzählt mir nicht, dass ihr keine Updates bieten könnt. Es geht und damit basta. Ihr wollt nicht, ihr Firmen. Ihr. Samsung Galaxy M53 5G ist jetzt aufgetaucht auf Geekbench mit einem schnuckeligen Dimensity 900 Prozessor, jawohl, und damit heißt auch Samsung einer der Kunden von MediaTek mit dem Dimensity 900 Prozessor, natürlich ein Mid-Range Prozessor und natürlich auch das M53 Mid-Range, vielleicht könnte man sogar sagen Low-Entry, weiß nicht genau, also Entry oder Mid-Range, sucht euch aus. Er ist jedenfalls jetzt aufgetaucht bei Geekbench und ich finde, von den Werten her kann man es durchaus als Mid-Range bezeichnen. 726er Single-Core-Score, 2168 Multicore-Score, ist gar nicht so schlecht. Das Gerät, das getestet wurde, hat 6 GB RAM, aber es wird erwartet, dass es eine 8 GB Version gibt und möglicherweise dann halt 128 GB Speicher, also Storage. Und damit ist es ein richtiges Upgrade. Das alte Gerät, also der Vorgänger M52, das kam ja mit einem Snapdragon 778-Prozessor. Und das hier jetzt mit dem Dimensity 9000 ist natürlich ein schönes Update. Und ja, damit eben auch Samsung in der Kundenliste von MediaTek. Nicht schlecht. Wenn wir gerade von Samsung sprechen, für Furore hat ja letzte Woche gesorgt, dass eben Galaxy-Geräte ein Throttling oder einige Galaxy-Geräte, wie zum Beispiel das Galaxy 22, ein Throttling der Apps durchführt. Das heißt, ein künstliches Verlangsamen, um eben dadurch beispielsweise die Akkuzeit zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass die Bratpfanne, Entschuldigung, der Snapdragon 8 Gen 1 nicht überhitzt. Ja, ich habe euch ja gewarnt, ne? Jetzt wird den Kunden mit einem Update zur Verfügung gestellt, dass sie das jetzt, diese künstliche Verlangsamung abschalten können, ja? Um dann eben die Leistung abzurufen, die einem versprochen wird. Das wird natürlich so nicht funktionieren, weil dann natürlich der Prozessor heiß wird und der dann wiederum herunterdrosselt. Aber zumindest für eine kurze Zeit wird man das dann in voller Geschwindigkeit nutzen können, was bisher eben nicht der Fall war durch das Throttling. Übrigens habe ich auch noch einen kläglichen Versuch gefunden, dass dieses Thema auf einem deutschen Newsportal ein bisschen herunterzuspielen. Da wird behauptet, dass dieses Throttling für Spiele gegolten hätte, also nur für Spiele gegolten hätte. Das ist falsch. Es wurden auch sehr viele andere Apps in dieser Liste gefunden, die mit Spielen gar nichts zu tun haben. Da waren zum Beispiel Bildbearbeitungsprogramme, Video-Rendering-Software und Ähnliches da drin. Und also das hat nichts mit Spielen zu tun, sondern es ist eine allgemeine Drosselung der Apps, die in dieser Liste geführt wurden. Und die war standardmäßig aktiviert, ohne die Möglichkeit für den User, das einfach zu deaktivieren. Und diese Möglichkeit wird jetzt nachgereicht. So wie ich das verstanden habe, ist es aber nach wie vor bei Default eingeschaltet. Und der Nutzer muss das selbstständig quasi verhindern, ne? Abwählen sozusagen, dass das eben dann nicht mehr gedrosselt wird. Das zeigt, wie verzweifelt man da ist, diesen Prozessor überhaupt noch unter Kontrolle zu bekommen. Und deswegen ist es für mich vollkommen unverständlich auch, dass das immer noch so beworben wird. Wenn man also ein Gerät baut und gibt Leistungsdaten an und diese Leistungsdaten können nicht erreicht werden, dann darf man das Gerät auch so nicht verkaufen, ja? Und das dann künstlich zu drosseln, also ne, Herrschaften, das kennen wir, das gab schon früher Probleme bei anderen Firmen und dass das Samsung so macht offenbar, ist für mich unverständlich. Bei Default müssten alle Drosselungen abgeschaltet sein, so wie es eben ganz normal ist. Andere Hersteller gehen ja auch andere Wege, die haben keine Drosselung standardmäßig, aber man kann dann einen Stromsparmodus aktivieren, der dann eben drosselt, um eben Akku zu sparen und natürlich um den Prozessor kühler zu halten. Ja. Aber im Gegenteil, andere Hersteller, wie zum Beispiel na, mit Prozessoren, die eben nicht schon am Stock gehen, wenn sie normal benutzt werden, da gibt es sogar noch eine andere Möglichkeit, nämlich einen Turbo einschalten bei Spielen beispielsweise oder auch bei jeder anderen App, die man übrigens will. Bei OnePlus Nord 2 ist es zum Beispiel eben diese Games-App. Dort kann man auswählen, welche Spiele oder Programme mit voller Geschwindigkeit laufen sollen. Und da kann man dann eben zum Beispiel auch seine Video-Rendering-Software reinsetzen. Dann wird maximale Leistung der GPU gegeben, also quasi ein Turbo aktiviert, ja, und auch den Prozessor, sodass bei diesen Apps etwaige Stromspareinstellungen quasi überschrieben werden für diese eine App, sodass alles außer Kraft gesetzt wird, dass ein Stromsparmechanismus aktiviert ist, damit diese App immer, wenn man es aufruft, mit voller Power laufen kann. Ja, habe ich natürlich bei allen meinen Games aktiviert, bei allen Spielen, die viel, bei allen Apps, die eben viel Power benötigen, viel Rechenleistung sozusagen. Und da merkt man deutliche Unterschiede. Beispielsweise kann man das machen mit Geekbench beispielsweise. Da merkt man dann auch noch mal ein paar Punkte Zuwachs, ja, wenn die dort reinkommen und diesen Turbo eben aktivieren. Dieser Turbo-Modus gab es auch schon bei Huawei-Geräten. Da hat er auch tatsächlich GPU-Turbo sich genannt. Ja. Und auch da ging es dann richtig gut zur Sache bei den Spielen. Bis heute ziemlich performant. Hier mein Honor View 20 gar nicht so schlecht. Also, man sieht es, andere Firmen gehen genau andere Wege als eben Samsung. Und nein, das heißt nicht, dass die Geräte eben gedrosselt sind, sondern die sind wirklich ganz normal aktiv. Nur eben, dass wenn man diese in diese Games-App da zum Beispiel einträgt, dass dann eben nicht gedrosselt wird, sondern es wird sogar noch mehr Power zugewiesen, weil alle Stromsparmechanismen quasi abgeschaltet werden, wenn man das so will. Cool. Also, ne, Samsung geht da definitiv den falschen Weg. Eigentlich eine Frechheit, muss man ganz ehrlich sagen. Samsung hat was anderes wohl im Petto. Da sind Sachen aufgetaucht. Ja. Wobei, ja, ich weiß, die sind letztes Jahr schon aufgetaucht, teilweise. Es soll zwar jetzt ganz anders sein, aber ne, es bleibt wie ein Gespenst am Himmel. Ich hoffe, dass es dann irgendwann auch mal Realität wird. Ein transparentes Smartphone. Und hier ein transparentes Foldable Display. Das ist, naja, zumindest mal leichter vorstellbar als ein komplettes Gerät, das eben transparent ist. Warum? Ja, es sind dann nur grundsätzliche Probleme zu lösen. Elektronik, Leiterplatten und Computerchips, die sind eben nicht transparent, aber irgendwo müssen die auch untergebracht sein. Das heißt, ein komplett transparentes Gerät, wie in Science-Fiction-Filmen so gerne gezeigt wird, der Expanse, sage ich dann nur, wird es jetzt halt so schnell nicht geben. Erst wenn man kristalline Bauteile oder ähnliches, wo eben auch die Leiter quasi transparent gestaltet werden können. Erst dann werden wir das wirklich so sehen können, dass es komplett transparent ist. Aber das wird noch, wenn überhaupt möglich, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Ich denke, es wird sich erst dahin gehen, dass wir quasi die Sachen, die eben nicht transparent gemacht werden können und im unteren Bereich zum Beispiel ist, sodass der Rest vom Smartphone zwar transparent ist, aber unten dann doch noch ein breiterer Streifen ist, der eben nicht transparent ist. Aber das ist schon mal eine gute Lösung, würde ich sagen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die Vorteile zu sprechen kommen, wie genial das wäre, wenn man ein transparentes Display hätte. Also ich glaube, das ist unerlässlich in der Zukunft, wenn wir immer mehr mit diesen Geräten rumhantieren. Aber bei so einem Foldable Display, da kann man das natürlich machen. Ja, da ist es logisch und zwar jetzt schon. Aus einem ganz einfachen Grund, das Display selbst kann durchaus transparent gehalten werden. Das ist kein Hexenwerk mehr. Da ist die Technik quasi vorhanden. Und der Rest der Elektronik sitzt ja dann in dem Teil, das eben, naja, sagen wir mal, diesem transparenten Foldable-Teil gegenübersteht. Ne? Also ihr habt das, klappt das auf und ein Teil von dem, was ihr aufklappt, ist voll transparent und ein Teil ist eben nicht transparent. Also und da sitzt ja die Elektronik drin. Kein Problem also. Ne? Das geht. Und damit hätte man dann wirklich ein, zumindestens ein Teil von dem Foldable-Gerät richtig transparent. Und das kann zum Beispiel hier in dem Patentantrag, hat es Samsung aufgezeigt. Da kann man dann zum Beispiel per Augmented Reality Wegmarkierungen quasi gesetzt bekommen. Ja, also sowas ist dann eben, entweder macht man das, man schaltet die Kamera an, ja, und nimmt von der Kamera das Bild auf, kombiniert es mit dem Bild, was vom Handy aus projiziert wird. Das hat den Nachteil, es braucht viel, viel Strom und ihr habt die Kamera aktiviert. Ja, nicht gut. Während das hier vollkommen ohne Kamera funktioniert, ihr seht ja die Realität durch das transparente Display, bekommt aber Informationen vom Handy in das Display eingeblendet. So wie es zum Beispiel bei einem Head-Up-Display bei Autos, wie zum Beispiel in einem Toyota Prius, der Fall ist. Da seht ihr auf der Windschutzscheibe Informationen, ja, Geschwindigkeit beispielsweise und auch zum Beispiel Navigationsinformationen, wo ihr jetzt abbiegen müsst und so weiter, direkt auf der Windschutzscheibe quasi auf die Realität projiziert. Und so funktioniert dann auch dieses System. Auch andere Sachen sind da beispielsweise möglich. Man sieht da, wie das Gerät auf einem Buch liegt. Ja, und dann offenbar von der Seite aus, ja, was, ich weiß nicht, was gescannt wird oder so, keine Ahnung. Und quasi auf dem transparenten Display wie so abgepaust wird dann. Ja, so sehe ich das zumindest mal hier. Und man könnte sich auch zum Beispiel Lösungen auf das Buch quasi dann so projizieren lassen, wenn man so will, auf das Display sieht man ja das Buch durch und dann so Anmerkungen beispielsweise auf dem Display. Ja, ganz interessant. Also sehr viele Möglichkeiten gibt es da, aber die Umsetzung, mal sehen, wie das vonstatten geht, vor allem wann das vonstatten geht. Ich habe es ja eben schon angedeutet, die Verfügbarkeit von den Bauteilen, die wird momentan nicht besser und solche Pläne sind natürlich schön und die sind auch sehr, sehr hochtragend und notwendig, um die technische Entwicklung weiter nach vorne zu bringen. Also das wär ein Foldable-Gerät, wo ich wirklich mir überlegen würde, ob ich das nicht holen soll, weil das wirklich einen echten Mehrwert hat. Und das wäre dann wieder eine andere Geschichte. Aber sind wir realistisch. Erstmal Lieferbarkeit, zweitens, wann erscheint das Teil, drittens, wie teuer wird es sein? Und ja, ich bleibe bei meiner Sache, auch wenn das ultimative transparente Phone mehr als 1000 Euro kostet, dann nein. Nein, ganz einfach, nein. Es gibt nichts, was rechtfertigen kann, dass ich für das Teil mehr als 1000 Euro bezahle. Nichts. Es kann es nicht geben. Ja, man muss auch die Grenzen setzen. Ja, bei der Inflation würde ich vielleicht in 3 Jahren oder so dann vielleicht sagen, ja, okay, 1200, ne, oder so. Ja, leider. Hey, ich bin heute ja negativ oder so eingestellt. Nein, ich stehe sogar noch recht optimistisch. Ja, genau. So, optimistisch. Kann auch Apple sein. Bei seinen Geräten. Ihr wisst ja, auch Android-Hersteller haben mittlerweile herausgefunden, hey, wenn wir keine Ladegeräte mehr reinpacken und keine Earbuds mehr, dann kriegen wir nicht nur mehr Geld, weil wir müssen ja nicht mehr herschenken, sondern wir kriegen auch noch Lob von der Seite der Umweltorganisationen, weil wir nicht unnötig Elektronikschrott produzieren. Cool. Also Win-Win-Situation. Na, es gibt einen Verlierer, das ist noch der Kunde. Ja, aber wen interessiert es heutzutage schon noch? Ne? Denn die bekommen natürlich weniger fürs gleiche Geld. Ah, schön. Das ist wie bei den Veganern. Ne? Da geht man ins Geschäft und holt sich Sachen, wo etwas weggelassen wird. Nur weggelassen wird, nicht Ersatzstoffe, sondern einfach nur weggelassen wird. Und es ist teurer. Ja. Ja. Ziemlich übel. Aber egal. Hier macht Apple jedenfalls, ich hätte es nicht geglaubt, ich habe noch nachgeschaut, es ist tatsächlich so, Milliarden dadurch, dass sie den das Ladegerät weglassen und auch die Earpods weglassen. Hätte man das gedacht? Bei den Android-Herstellern wird es zwar nicht so stark ausfallen, weil da wird es einfach nur die Einsparung, weil man das nicht reingepackt hat. Die halten sich dann wahrscheinlich noch in Grenzen. Aber bei Apple kommt noch was anderes dazu, ne? Es muss ja ein Apple-Teil sein, was man dazu haben will. Das heißt, wenn man ein Ladegerät holt, ne, dann holt man sich nicht das böse chinesische Ladegerät, das 10 Euro kostet, weil ne, das darf nicht sein. Ne? Das ist ja total unwürdig. Es muss ein Original-Apple-Gerät sein. Ne? Da haben Einhörner drüber gepfiffen. Ja? Und was weiß ich noch alles. Und deswegen braucht man das. Ne? Bei den Earpods genau das Gleiche. Ja, wenn da kein Apple-Logo drauf ist, dann ist es böser Schrott. Ja, böser Kopieschrott. Ne? Naja. Und da geht natürlich die Rechnung gleich doppelt auf. Man lasst es weg. Man kann aber relativ sicher sein, dass diese Leute trotzdem die Originalteile, die vorher kostenlos dabei waren, jetzt wieder kaufen müssen zu dem Gerät. Also, naja, das nenne ich mal doppelt eingesackt. Ne? Und deswegen offenbar so die Mitteilung hier Milliarden mehr durch dieses Weglassen. Ja? Ich kann es kaum glauben, aber ich habe das schon übersetzt, ja, weil im Englischen heißt es ja Billions. Ja, Billions. Und da habe ich das schon richtig übersetzt, mit Milliarden. Und da steht dann, nach Angaben der Daily Mail, ja, hat Apple durch das Weglassen von Earphones und Charger insgesamt 6,5 Milliarden Dollar gemacht. Das ist ja der Wahnsinn. Was ist hier nur los? Boah. Gewinne machen durch Weglassen. Ja, das ist wohl auch eine Sache, die hätte man sich früher wohl nicht träumen lassen, als die Firmen noch alles Mögliche dazugeben mussten, damit die Kunden zufrieden waren. Jetzt lässt man einfach das weg und macht noch mehr Kohle und die Leute kaufen trotzdem die Sachen bei dem Anbieter. Ja. Nein! Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Huawei hat einen Weg gefunden, mehr 5G in ihren Geräten anzubieten, weil ihr wisst ja, es gibt ja da Sanktionen gegen Huawei. Ja, ja, genau. Auch China hat ja mit Sanktionen zu kämpfen. Allerdings auf puren Verdacht. Unbewiesener Verdacht. Aber so ist es nun mal und deswegen konnten die bisher nur sehr, sehr schwer, quasi nur mit Restbeständen, 5G-Geräte auf den Markt bringen. Jetzt, man lässt natürlich nichts unversucht, ja, und hat nun auch Geräte ja, mit, sagen wir mal, mit Tricks, ja, auf den Markt gebracht, die eben jetzt 5G integriert haben. Das ist ja okay soweit, ja. Aber man sieht die Sache, man kann es nicht verhindern, man hat aber massiv Schaden zugesetzt und ehrlich gesagt, diese Nachricht, dass jetzt 5G-Support für Huawei, dass die da jetzt einen Weg gefunden haben, das tatsächlich anzubieten, die macht mich jetzt nicht wirklich euphorisch oder so, ne? Und ehrlich gesagt, das hilft auch nicht für andere Tatsachen. Man hat eben Harmony OS nicht so positionieren können, wie man das wollte, wie ich es auch gehofft hätte. Ja? Das heißt, auch andere Firmen dazu bringen, Harmony OS zu benutzen. Das hat man nicht geschafft. Was da die Gründe sind, weiß ich nicht. Vielleicht war da der Druck zu hoch. Ja, vielleicht haben andere Firmen auch Angst gehabt, dann auch mit Sanktionen überzogen zu werden oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Obwohl es schon eine große Anzahl von Apps gibt, ja, sehe ich jetzt momentan halt nicht, dass das den fehlenden Play Store in irgendeiner Weise ersetzen kann, diese UI App Galerie momentan. Es fehlen einfach noch zu viele Apps. Ja, ich weiß, man kann aus anderen Shops das alles installieren, das meiste jedenfalls, ja. Also APK Pure ist ja in der Huawei Gallery praktisch komplett mit eingebunden, so dass ihr aus dieser Quelle auch installieren könnt, aber trotzdem hinterlässt es natürlich einen faden Beigeschmack und wenn man dann eben tatsächlich die Google-Dienste nutzen will, sieht es dann eben schlecht aus. Also Google Drive, ja, Google Maps, Gmail. Natürlich gibt es dafür alles einen Ersatz. Paddle Maps, ja, ein entsprechendes Mailprogramm von Huawei, sogar Browser, ein guter Browser von Huawei gibt es da. Aber wenn man eben das von Google nutzen will, dann sieht es schlecht aus. Und das wollen offenbar viele Leute. Allen Unkenrufen zum Trotz, ja, alles sind ja, wenn man das so hört, denkt man immer, alles sind gegen Google. Alle wollen das Ende von Google und Entgooglifizierung heißt es ja schon. Ne? Ganz schlimm, der Ausdruck, übrigens blödsinnig. Vor allem in dieser Zeit sollte man sowas nicht verwenden. Ja, Leute, überlegt euch mal, ne, was sowas bedeutet. Aber egal. Das ist in den Technikbereichen immer so schnell gesagt, ja, von den, sag ich mal, Technikfans, ja, da ist es einfach uncool, wenn man nicht gegen Google ist, ja. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Die meisten Leute sind ziemlich zufrieden damit und die meisten Leute werden auch ziemlich gut geschützt damit. Ich habe ja als Beispiel hier Google Gmail, ja, Google Mail mal gebracht, ja. Ich benutze ja schon jetzt seit geraumer Zeit Fairmail, ja, über einen anderen E-Mail-Provider. Also ich weiß nicht, wie sich ein unbedarfter Mensch da noch gegen Phishing und Spam-Mails wehren kann. Ich krieg wirklich Phishing-Mails mir vorgelegt in meinen normalen Postfach, in mein normales Postfach, obwohl ich solche ähnliche Mails schon wirklich, also hunderte Male schon als Spam markiert habe. Ja. Und krieg immer wieder solche Sachen. Die sind so gut gemacht. So gut gemacht. Dass man da auch wirklich Gefahr läuft, da drauf hin reinzufallen, selbst wenn man das nicht, also wenn man da wirklich sich auskennt damit und sehr skeptisch rangeht, ja. Also was da alles momentan offenbar möglich ist, ja. Also, naja, ich möchte es jetzt gar nicht im Detail nennen, schon bringe ich vielleicht noch mehr Leute auf Ideen, aber also es gibt eine Möglichkeit, eine fingierte Mail zu bekommen, die tatsächlich von eurem Server verschickt wird, ohne dass jemand Zugriff auf euren E-Mail-Account hat. Die gibt es. Ich verrate es nicht wie, aber offenbar gibt es die. Nämlich genau ist das passiert. Das Erste, was ich mache, wenn ich eine komische Mail bekomme, ja, ich speichere das im Rohtext ab und schaue mir die Dinger im Emacs an. Als Text und gucke dann natürlich die ganzen Headers durch. Also so ein normaler unbedarfter Nutzer versteht dann nur Bahnhof. Es ist wirklich ein Datenchaos da oben am Anfang, ne? Die Headers. Aber da forste ich immer alles genau durch und dann kann man rausfinden, normalerweise, dass die Nachricht nicht echt ist. Aber es gibt offenbar eine Möglichkeit, das so zu fingieren, dass es keine sichtbare Möglichkeit mehr gibt, herauszufinden, dass es tatsächlich nicht von dem Server stammt. Wow. Das ist ziemlich heftig. Und gegen solche Mails muss ich mich tagtäglich zur Wehr setzen, seit ich nicht mehr Gmail benutze. Deswegen kann ich jedem normalen Benutzer, der sich mit Technik nicht auskennt, nur empfehlen, nehmt lieber Google, statt diese offenen, ja, sichereren, also datensichereren Alternativen. Denn am Schluss kann es passieren, dass ihr mit diesen Alternativen ganz schön auf die Schnauze fällt, weil da muss man echt ein Wizard sein, ja, und muss sich da wirklich drum kümmern um seinen Kram. Und das ist eben für viele Leute viel zu viel Stress, viel zu viel Arbeit. Und wie schnell hat man mal was angeklickt, wenn das in den normalen Posteingang kommt? Das ist das Problem. Und bei Gmail ist die Erkennungsrate so hoch. Ich habe jahrelang, in denen ich Gmail genutzt habe, vielleicht ein oder zwei Spam-Mails in den Posteingang gegeben, in den ganzen Jahren, wo ich Gmail benutzt habe. Und alle anderen wurden richtig erkannt in den Spam-Ordner verschoben. Und mit diesem Mail-Programm, weiß nicht, da fühlt es an, als ob es gar keinen Spam-Filter gibt. Ich richte die Spam-Filter schon manuell ein, bei meinem Hosting-Provider, mit der Folge natürlich, dass viele Mails jetzt in den Spam-Ordner kommen, die auch kein Spam sind. Ja, das ist dasselbe Problem. Also ich muss auch den Spam-Ordner durchgucken, was natürlich dann heißt, ich laufe auch Gefahr, dort auch wieder Probleme zu bekommen. Aber okay. Na? Deswegen ist es einfach, ich sehe für einen normalen Nutzer leider noch keine Möglichkeit, bei Huawei ein Gerät zu benutzen und vollständig als Google-Alternative zu nutzen, eben weil es zwar für jedes Google-Programm, für jede Google-App eine Huawei-App gibt, aber die Leute dann eben trotzdem die Google-App benutzen wollen. Und die gibt es eben nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Und das sind wir wieder bei dem Problem. Die Technikfans, die könnten das, aber die Technikfans, die wollen ja kein Google. Also, ja, bam, da sind wir wieder am Problem. Ja. Tja, ein ewiges Hin und Her. Ich glaube, zufrieden ist man sowieso nie, weil immer ist an irgendetwas auszusetzen. Aber ich glaube, wir müssen lernen, herauszufinden, was ist das kleinere Übel. Und damit müssen wir halt umgehen. Ja. Und für einen Normalbenutzer ist das kleinere Übel Google. Ja. So sieht es aus. Braucht man als Normalo keine Angst zu haben, dass Google groß Schindluder mit den Daten treibt. Ich glaube, das ist natürlich eine Definitionssache. Was ist Schindluder mit Daten? Ne? Wenn die Daten verkaufen, wie es immer heißt, das wäre schlecht, aber das genau das machen sie nicht. Das ist immer nur eine Unterstellung. Ganz im Gegenteil. Die verkaufen nicht die Daten, sondern die verkaufen das Wissen über eure Daten. Ja? Also das heißt, die Werbetreibenden kriegen nicht eure Adresse und euren Namen und eure E-Mails und was weiß ich, wie oft ihr aufs Klo geht am Tag. Nee, das kriegen die nicht, sondern, das könnten sie vielleicht kriegen, das Letztere, aber anonymisiert eben. sondern die bekommen nur eine Auswahl von Usern, die definiert wird von den Anforderungen der Werbetreibenden. Ja, das heißt, eine Firma kommt und sagt, oh, ich möchte Leute zwischen 25 und 45, ja, und denen möchte ich, und die sollten die Probleme haben mit Fitness, ja, oder die interessieren sich für Fitness, die möchte ich gerne haben, weil denen möchte ich gerne, dass da den Leuten die Werbung angezeigt wird auf Webseiten, in E-Mails oder irgendwo, ja. Und damit verdient Google das Geld. Dann kann diese Firma eben die Views buchen. Ja, das soll also 5 Millionen Mal angezeigt werden oder 10 Millionen Mal angezeigt werden für diese Personen. Und dann macht es Google. Das heißt, Google weiß, was ihr für Interessen habt. Ja, aber die geben nicht die Daten weiter an die Firmen, sondern die geben eben nur die Ergebnisse sozusagen weiter und blenden euch dann quasi die Werbung ein. Also man muss die Kirche im Dorf lassen, ja, wenn es heißt Datenschutz. Ja, es mag vielleicht nicht ganz, man mag sich vielleicht nicht ganz wohlfühlen, wenn man so Werbung sieht, die direkt auf einen zugeschnitten ist. Aber die Firmen, die dort werben, die wissen das nicht, dass ihr das seid. Sondern die kriegen nur das, was ihr eben, was eben Google, ihr kriegt die Werbung ja von Google, nicht von den Werbetreibenden. Das ist nämlich genau der Unterschied. Und ihr persönlich seid da dann außen vor. Ja, also, aber naja, im Land, wo man sogar seine Hausfassade verpixeln lässt bei Street View, ich weiß, da ist das natürlich eine erschreckende Vorstellung, ne, wenn man zielgerichtete Werbung kriegt. Ja, gut, jetzt kriege ich natürlich hier Werbung, weil ich eben nicht mehr im Googleverse groß verankert bin. Jetzt kriege ich natürlich Werbung von allem Möglichen her. Spam von allem. Ach Gott, ich weiß gar nicht, was da los ist. Unfassbar. Es ist eine Katastrophe. Ja, eine absolute Katastrophe. Und naja. So, letztes noch, MediaTek, da merkt sie 9000. Da gab es jetzt einen schönen Tweet von Ice Universe. Die haben nämlich sich das Ganze mal angeguckt bei Geekbench 5. Ja, und nicht nur mit Android-Prozessoren verglichen, sondern auch mit den Apple A15 Prozessoren. Ne? Und der Tweet ist gut. Ne? A15 so ein etwas... ja, ein bisschen ärgerlich, traurig, smiley, ja, A15, also das heißt, da ist der Prozessor schon ziemlich nah dran am A15 Prozessor von Apple, ja, das macht Apple nicht glücklich, ja. Beim Snapdragon 8 Gen 1 ist dann das Schwitz-Smiley, ich glaube, das kann man doppeldeutig sehen, einmal weil, ne, durch die Hitze man da leicht ins Schwitzen kommt und, dann, weil der Prozessor nämlich gewaltig abgehängt wird vom Dimensity. Also, da Dimensity wesentlich schneller ist als der Snapdragon 8 Gen 1. Und der Exynos 2200, da fließen die Tränen in Strömen, ja, bei dem Emoji. Ja, ja. So ist das. Neue Werte da veröffentlicht, das Xiaomi Nummer 220111211C, keine Ahnung, was das für eins ist, ja, aber da kommt wohl eins raus mit dem Dimensity-Prozessor und das hat einen Single-Core-Score von 1309 und einen Multicore-Score von 4546. Da kann eben der Snapdragon 8 Gen 1 und vor allem der Exynos 2200 nur noch weinen gehen. Tja, so ist es. Und ja, es gibt einen Nachteil bei dem Dimensity 9000, man kann keine Spiegeleier mitraten. Sorry, tut mir leid, geht nicht. Da muss man schon einen anderen Prozessor nehmen. Gut, dann komme ich auch zur App der Woche. Und diesmal ist die App der Woche auch ein Dienst, sozusagen. Ja? Aber ich möchte mich trotzdem dann natürlich auf die App konzentrieren. Und das ist Disney Plus. Tja. Ich? Ja, was? Der Rio macht Werbung für Disney Plus? Oh, jetzt geht's aber ab hier. Was soll denn das denn? Hä? Ja, ist tatsächlich keine Werbung. Ist nämlich die App der Woche. Und das aus gutem Grund, denn Disney Plus bietet ja mittlerweile für alle möglichen Leute eben Unterhaltung an. Das darf man nicht vergessen. Und die haben eine relativ gute Android-App. Ja, und finde, das ist auch wichtig zu erwähnen. Denn gerade bei solchen Streaming-Apps, ich meine, die großen sind alle auf Android natürlich vertreten. Dennoch ist das immer, noch bis vor kurzem eigentlich, immer eine schwierige Sache gewesen, ja, dass eben auch die Android-Apps vernünftig funktionieren. Eins von den letzten, wo ich auch selbst davon betroffen war, war zum Beispiel die Crunchyroll-App. Jetzt ist die super auf Android, ganz klar, aber das war nicht immer so. Und das war sogar so schlimm, dass die zeitweise mal kaum benutzbar war. Ja. Weil man eben das als, zweite Klasse, ne, abgestempelt hat. Das ist natürlich jetzt schon lange vorbei, aber Disney Plus hat es auf jeden Fall gleich richtig erkannt, wo die Mengen an User auch sitzen und hat dann eben auch eine vernünftige App von Anfang an hier geboten. Und das Interessante ist, dass man mit dieser App auch Serien zum Beispiel downloaden kann, also Filme, Serien downloaden kann und diese unterwegs angucken kann, ohne dass man dafür Traffic verbraucht. Das ist eine wichtige Sache. Bis zu 10 Endgeräten kann man diese Downloads nutzen. Ja. Und man kann auch bis auf 4 Geräte gleichzeitig oder Bildschirme heißt es hier, ne, gleichzeitig streamen. Auch das ist eine faszinierende Sache. Da muss man bei anderen schon öfters die Family-Option buchen, die natürlich etwas teurer ist. Hier braucht man das nicht zu tun. Gut, die Groupwatch-Funktion, die wird nicht für jeden sein, aber auch das ist vielleicht eine Sache, die interessant sein kann. Groupwatch, was ist es? Man kann quasi über Videotelefonie sozusagen, das in diese App integriert ist, zusammen mit Familien und Freunden und so zusammen was angucken. Ja? Faszinierend. Ich finde es ganz, ganz cool irgendwie. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, ja, ich und meine Kumpels, ja, zur fünften Runde und wir gucken jetzt das zusammen an und na, dann wird das Smartphone eben so positioniert. Ihr könnt natürlich das auf dem großen Screen sehen, das ist kein Problem auf dem Fernseher, aber ja, das Smartphone könnt ihr bereithalten und zusammen, also quasi mit da drauf machen. Und dann guckt ihr zusammen, ja, und könnt darüber dann quatschen, ja, ich meine. Ja, ist wohl so normal, ne? Ich weiß auch nicht. Mich macht das immer wahnsinnig. Also ich würde diese Funktion jetzt nicht nutzen, aber für manche ist es unerlässlich, dass man während dem Filme gucken zusammen irgendwie, ne, sich mal austauscht und so. Hast du das gesehen? Das gibt's sogar nicht. Boah, guck mal, der, boah, so, oh, guck mal die. Ja, also offenbar, ne? Muss es sein, aber bei mir nicht, ne? Bei mir ist pst, Ruhe. Aber wie gesagt, Groupwatch ist möglich mit dieser App, was ich natürlich für die Leute, die das gerne möchten, auch super gut finde. Und in der App selbst, die ist übersichtlich. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Die App kann direkt auf Chromecast streamen. Also wenn ihr jetzt kein Android TV oder ähnliches habt, wo ihr die App installiert. Mein Disney Plus gibt es ja eigentlich überall, ja, auf PS5 und Fire TV und was weiß ich noch alles, sogar Android TV im TV, bei Sony beispielsweise, ja. Kein Problem. Aber selbst wenn ihr jetzt gar nichts von all dem habt und ihr habt einen Chromecast, ja, dann könnt ihr das in der App starten, ein Chromecast-Symbol anklicken und dann das Gerät auswählen und schon seht ihr das dann zum Beispiel auf eurem Fernseher oder was auch immer ihr über den Chromecast angeschlossen habt. Das ist also möglich. Und das ist natürlich meiner Meinung nach die wichtigste Funktion überhaupt. Also wenn man das nicht machen könnte mit der App, also auf dem Screen, auf dem Smartphone, okay, da guckt man sich vielleicht mal was kurz an, wenn man unterwegs ist. Für mich wäre das nichts, weil ich habe ja eben schon gesagt, ne, pst, Ruhe. Also unterwegs was angucken geht gar nicht. Ja. So verrückt. Aber im Hotelzimmer können wir das zum Beispiel machen. Aber auch da, ne, Chromecast mitnehmen, ans Fernsehen, an den TV anschließen und dann wupp. Schon könnt ihr da gucken. Nicht schlecht. Also, geht alles wunderbar und deswegen zusammen mit eben dieser Übersichtlichkeit auch die Möglichkeit eben, dass man auf 4 Geräte gleichzeitig streamen kann. Ja, ist das natürlich eine wunderbare Sache. Übrigens, jetzt fragt ihr euch, wie komme ich auf Disney Plus? Nee, ich habe es nicht abonniert. Jedenfalls noch nicht. Ich möchte mal einen Probemonat vielleicht machen. Ne? Dann will ich mal was angucken. Ja, ich weiß nämlich genau schon, was ich angucken möchte. Ich habe ja bisher immer Disney Plus widerstanden. Ja, ich habe ja Amazon Prime, wisst ihr, und da habe ich mehr Serien und Filme zum Gucken. Also ich habe so viel auf der Watchlist, da müsste ich monatelang durchgucken, damit ich die abarbeiten kann. So viel Sachen sind da drauf, ja. Wobei ich muss sagen, momentan lässt Amazon Prime ein bisschen nach. Also was momentan an Filme neu hinzukommt, da muss ich schon sagen, das ist der letzte Schrott. Das macht mich wütend, ja, aber okay. Manche Perlen sind noch dabei und da ich eh noch so viel auf der Watchlist habe, geht es. So. Also, Disney Plus habe ich nicht abonniert. Nee, nee, nee, nee, nee. Die App, die ist cool. Aber ich werde wahrscheinlich demnächst einen Probemonat abonnieren, weil es gibt nämlich die Serie Star Wars Kenobi. beim Mandalorian habe ich ja noch widerstehen können. Aber beim Mandalorian, Entschuldigung, aber bei Kenobi, ich muss das sehen. Ich muss es sehen. Und ich will nicht warten, bis da irgendwann mal in Steinzeit-DVDs oder Blu-Rays rauskommen. Ja? Irgendwann mal in ferner Zukunft, sondern die muss ich unbedingt bald sehen. Ja? Kenobi, Leute. Kenobi, die Story von Obi-Wan Kenobi. Ja? Also da sind alle Aspekte drin. Und das finde ich wirklich super faszinierend. Übrigens mit Ewan McGregor. Ja? Irre. Ich bin begeistert und von dieser Serie, ich hab den Trailer gesehen, der hat mich gleich umgehauen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mal überlegen. Und dann bin ich eben auf die App gekommen, habe die App angeguckt und muss sagen, wow, nicht schlecht. Also ich würde mir wünschen, dass andere auch so eine App hätten, wie das Disney Plus. Dann würde bei manchen Sachen deutlich mehr Fun aufkommen. Also muss ganz ehrlich sagen, die gefällt mir wesentlich besser als die Prime Video App. Die Prime Video App ist wirklich sehr verwirrend und undurchsichtig. Ja. Das ist wirklich, also es funktioniert, aber es ist wirklich wow. Da muss man wirklich schon Zeit investieren, na, wenn man das nicht gewohnt ist, um damit klarzukommen. Aber die Disney Plus App übersichtlich, ratzfatz, da muss man gar nichts groß machen. Download sieht man auf den Blick und zack, das geht alles wunderbar. Ja, so sollte das sein. Ja, und deswegen ist die App der Woche diesmal die Disney Plus App. Die App gibt es natürlich kostenlos im Play Store, ganz klar. Nützt euch aber nichts, wenn ihr kein Abo abschließt. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Einmal könnt ihr das monatlich buchen. Ja. Und da kostet dann 8,99 im Monat. Oder ihr nehmt das Jahresabo. Da kostet es 89,90 im ganzen Jahr. Also kriegt ihr quasi zwei Monate, zweimal 8,99, also sagen wir mal knapp 18 Euro, kriegt ihr quasi geschenkt dann noch, kostet auch 89,90. Wunderbar. So, also das sind die Möglichkeiten. Ohne diese Abos könnt ihr natürlich mit der App nichts anfangen. Das ist klar, ist halt so. Aber trotzdem, ich sag mal, die App selbst ist richtig gut gemacht, deswegen App der Woche vollkommen gerechtfertigt. Die Preise für diese, für das Streaming, da kann man sich sicherlich drüber streiten. Amazon Prime bietet da zum Beispiel für wenig Geld wesentlich mehr an Streaming-Material, so wie ich das sehe. Ja, und kostet viel, viel weniger und hat noch Unmengen von weiteren Vorteilen, zum Beispiel Prime, kostenloser Prime-Versand von Paketen und so weiter. Also da ist es auf jeden Fall viel, viel, viel, viel günstiger, ist ein Prime-Video-Abo zu nehmen. Kostet, glaube ich, 69 Euro im Jahr mit allem drum und dran und noch kostenlose Pakete. Also Wahnsinn. Aber das muss ich sagen, die App Disney Plus ist viel besser als die Prime-Video-App. Wahnsinn. Gut. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen in den Shownotes. Und die wiederum findet ihr irgendwo in eurem Podcast-Player. Irgendwo zum Aufklappen oder so müssen die sein. Ja? Und dann könnt ihr von dort aus die entsprechenden Links suchen und vielleicht baue ich da auch noch ein paar zusätzliche Informationen ein zu den Themen, die hier behandelt wurden. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.